5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im November 2012. Hierz ist der raue Winter da, ein Weihnachtsliedl aus der Steiermark. Hierz ist der raue Winter da, den sieht man umatum. In Bergen senkt der Reimfrost her, in Graum, da scheint keine Sonne. Man hört kein Vogel pfeifen, man sieht kein Blattl Klee, kein Brenzelglocken leiten, kein Gamserl auf der Hee. Mei, was soll das bedeuten, dass heut um Mitternacht mit der Sturmglocken leiten, hat ein Engel eine Botschaft gebracht. Messias soll geboren sein, kommt aus dem Paradies. Seine Mutter soll eine Jungfrau sein, das war einmal was Neues. Viel Glück, meine Hirten, seid munter und wacht. Ihr dürft euch nicht fürchten, wann's gleich ist Mitternacht. Ihr habt's ja vernummer, die englische Stimme. Steht's auf und geht's eilends nach Bethlehem hin. Burierpel, steh fein lift dir auf und nimm einen langen Sock und fassen viel von Federn an, das Kind am Puster hat. Das Haschelmächter Fräsen liegt auf dem sauren Hai. Kein Quanterl und kein Wirgerl, das ist eine Bettlerei. Bur Hansl, mach dich nur geschwind auf und nimm deinen Hirtenstab und such dir geschwind zwei Lamperl aus, dass du ein Opfer hast. Ein Lorberl Kas und Butter, dazu ein Gerstenbrot, das mag das Kind nicht beißen, weil es keine Zanderl hat. Und wann ich einmal soll reicher werden, oft werde ich wieder kämmen, oft werde ich dir ein Ganserl bringen, ist besser wie ein Hen. O Jesu, liebster Jesu mei, veracht nicht meine Gab. Ich hätte gern was Besseres gebracht. Du weißt, dass ich nix hab. Ende von Hierz ist der raue Winter da.